nicht durch eine Marke oder eine Knarre. Macht entsteht, wenn man lügt. Lügen im großen Stil und nach ihrer Pfeife tanzt die Welt. Wenn sie erst mal jeden davon überzeugt haben, dass ein eigenes Gefühl ihn täuscht, haben sie die Welt weltweit feiert. Geht jede Disziplin über Bord. Ja, schön.